In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, ich hatte mich erinnert, dass ich eigentlich noch ein kleines Mikro hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das hiermit funktioniert. Von Rode, also es ist eigentlich kein schlechtes Mikrofon, hat aber an meinem Aufnahmegerät nicht funktioniert. Und jetzt kann ich damit ja durch die Gegend rennen und mache zumindest durch das Halten eines Geräts nicht auf mich aufmerksam, dass ich gerade Aufnahme mache. Und auch die Prinzessin guckt mich nur komisch an, aber fragt sich eigentlich, was ich da jetzt gerade so rede. Ich habe auch gemerkt, das Mikrofon funktioniert irgendwie einzig und allein mit meinem Spionage-Handy. Also ich habe ein Android, was irgendwie nicht geknackt ist, von Huawei oder sowas, oder irgendeiner Unterfirma von Huawei. Bei der es so war, dass es mal knackbar gewesen ist, aber das wurde irgendwie eingestellt. War das Huawei? Oder wie ist dieser chinesische Konzern, den die da boykottiert haben? War das nicht Huawei? Oder war das ein Künstler, der letztens eine Ausstellung in Düsseldorf hatte? Man weiß das alle nicht so ganz genau. Ich habe keine so guten Erfahrungen eigentlich mit den Handyaufnahmen gemacht, aber die Qualität nicht so gut. Vielleicht ist es mit dem Rode jetzt besser. Und ich hatte auch irgendwelche Hopser. Also die Aufnahme ging irgendwie nicht so eins zu eins durch. Da hoffe ich auf Feedback meiner Hörer. Ich höre mir ja meinen Kram nicht selber an. Ich kann das irgendwie nicht. Also ich mag das nicht. Ich mag es nicht, mich selber zu hören, weil ich so ein Kontrollfreak, zumindest was meine eigene Person angeht, bin. Also ich würde das hören und sagen von wegen, nein, da hast du aber die Silbe nicht ausgesprochen und hättest du doch und da fährt ein Auto vorbei und hättest du doch mal innegehalten und nicht weitergeredet. Und das ist alles kein Hörvergnügen dann für meine. Aber vielleicht eines Tages, wenn ich das mal durchhöre in 10 Jahren, kann es sein, dass ich das lustig finde, wie ich damals gepodcastet habe. Was brummt denn hier? Und meine Tochter im Hintergrund Geräusche von sich gegeben hat. Ja, ja. So. Ansonsten hat meine Wetter-App hat recht gehabt für heute. Vielleicht war das auch gar nicht so schwierig. Und es ist ein sehr schöner, sonniger Tag wieder. Deswegen wir mit der kurzen auf dem Spielplatz waren. Ich und mein Ego. Und da haben wir geschaukelt. Da haben wir einen Platz von der Schaukel frei gemacht für ein Kind, was eine Minute geschaukelt hat. Haben ein bisschen Sand gepoolt, ein bisschen Sand gegessen, ein paar Hunde bewundert. Und wieder geschaukelt. Und ich finde es ja gut, wenn die kurze ein bisschen Sonnenstrahlen hier so ein bisschen abbekommt. Und ich glaube, man merkt das gerade, dass sie gerade wieder gute Laune hat. Ja, vielleicht höre ich mir das auch noch ein bisschen an und hole die Pausen raus hier. Da vorne kommen schon wieder Hundebesitzer und also ich rede ja nicht in eins durch, wenn mir jemand entgegenkommt. Ich rede vielleicht so in eins durch, wenn jemand an mir vorbeifährt, dann ist es ja schwieriger zu sagen, was ich denn hier Komisches mache, weil das Mikrofon wird ja eigentlich nicht gesehen. Aber so sabbeln direkt, wenn jemand daneben steht, das finde ich dann doch ein bisschen merkwürdig. Aber das ist bei mir auch beim Telefon so. Telefonieren mag ich dann auch nicht so gerne. zwei Wauwaus hier. Es gibt ja auch nicht viele Tiere, die das machen, wie sie heißen. Wauwau macht Wauwau. Und? Was noch? Eine Miau macht Miau. Es gab doch irgendein Tier, das genauso hieß, wie es macht. Kleine Hausaufgabe für zu Hause. Nennen Sie Tiere, die so heißen, wie sie machen. Also wie sie laut geben. Ich weiß es gerade nicht. Ja, die Kleine haben wir jetzt bei einer weiteren Kita angemeldet. Heute Morgen habe ich ein bisschen geguckt, wann die Öffnungszeiten haben, wann die Vorstellungsgespräche haben. Das ist noch nicht vorbei. Und man konnte sich auf 15 Kitas bewerben, wobei wir halt, ich glaube, ich 8 oder so in deren Dorf noch haben. Und man nie ganz genau weiß, wo man hinkommt. Aber deren Dorf wäre halt schon eine kleine Ecke zu fahren, bei Wind und Wetter. Aber da ich da nicht der Pädagoge bin, glaube ich, selbst wenn wir in deren Dorf eine hätten, ja, das Hinbringen ist nicht so das Thema. Wäre allerdings eine halbe Stunde Fahrt hin und eine halbe Stunde Fahrt zurück. Also insgesamt eine Stunde morgens, dass man unterwegs wäre. Und nicht ja, 10 Minuten, wenn es vor unserer Haustür wäre. Wobei man auch noch nie weiß, wie gut die einzelnen Kitas so sind. Ja, hier kommen wir an der Steinmetzwerkstatt vorbei, die Grabsteine machen. Und da hinten steht ein Grabstein der Inschrift von Rudolf Steiner. Ich weiß nicht, ob das ein Rudolf Steiner war, der wohl die Verwandten grabsteinig bezahlen konnte. Oder es war ein Rudolf Steiner, der bekannt ist, sodass sie halt der Lehrlingszeit probeweise Grabsteine gebaut haben oder gesteinmetzt haben, geschliffen haben, geklöppelt. Jedenfalls steht er da und da steht auch ein Geburts- und Sterbedatum und Orte stehen da auch noch, glaube ich, drauf. Da muss ich mal bei Wikipedia fragen gehen, ob das der Berühmte ist. Also wenn die Technik funktionieren würde, dann wäre das eine sehr angenehme Art, einen Podcast aufzunehmen. Das Blöde ist ja noch, dass bislang 2 Podcast-Geräte damit nichts anfangen konnten. Da kam irgendwie kein Signal an. Da kam zwar an, Signal, also die haben beide kapiert, dass man da gerade ein Mikrofon eingesteckt haben. Und das kleine Ding ist ja auch eigentlich nur, das ganz kleine Ding ist ja eigentlich nur so ein Sprachrekorder. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass man da nur Mikrofone anschließen kann, die eine eigene Stromversorgung haben. Ich weiß es aber nicht, ich werde an irgendeinem Umstand liegen. jetzt bei zurückgeliehenen Menschen, die vor sich hinreden, hat uns alles keinen Bock, ins Mikrofon zu labern. Also es kann sein, dass das Mikrofon bei meinem normalen Handy nicht funktioniert hat, weil ein Kopfhörer angeschlossen war. Jetzt nicht über die Kopfhörerbuchse, sondern über die über Bluetooth. Ich weiß nicht, ob der mit zwei Geräten klein kommt. Na. Die Prinzessin ist soweit. Sie sagt irgendeinen Begriff und dann wiederholt man den Begriff, als ob man nachfragen würde. Ha? Mama. Und dann fühlt sie sich bestätigt und sagt, ja. Wer bin ich? Ja. Mama. Damit wird immer noch geübt gerade. So, wir sind am Buhlplatz in Gerresheim. Es gibt hier so eine Buhlecke. Wo sich immer sehr viele Leute treffen, um Buhl zu spielen. Und ich immer denke, das ist ein ganz nettes Hobby, aber ich glaube, selbst wenn ich so gar keine Zeit hätte, hätte ich keinen Bock darauf. Aber es wird ja von einigen gespielt. Das gibt es in Pempelfort auch. Also angrenzend an unsere ehemalige Wohnung ist ja Pempelfort, also in 10 Minuten Entfernung ist da auch so ein Poolplatz. Der ist aber nicht so schön. Der ist offen. Und hier ist das ja wirklich unter Bäumen, da ist das wirklich sehr, sehr hübsch. Es ist noch ein bisschen Laub an den Bäumen. Deswegen das noch so eine vorherbstliche, nein, nicht vorherbstlich, aber es ist noch nicht winterlich. So, und jetzt sind wir auf dem Gerikusplatz. Wie der Buhlplatz heißt, weiß ich gar nicht. Und hier latschen wir zum Bücherschrank. Und der hat auch ein Kinderfach. Und wenn wir Glück haben, dann finden wir wieder was. Und wenn wir kein Glück haben, dann wird gleich ein bisschen gemeckert, weil wir kein Buch kriegen. Frag mich, ob ich mich gerade ein Foto machen kann, während ich aufnehme. Ich kann zumindest ein Foto machen. Die Aufnahme läuft auch weiter. Ich weiß nicht, ob der Auslöse-Klack. Ah, oh, sie hat das Handy gesehen, sie hat das elektronische Gerät gesehen. Da. Und Ablenkung funktioniert immer noch. Das ist gut, wenn bei den Kleinen das immer noch so funktioniert, zumindest für 10 Sekunden. Aber wir fahren ja wieder, das ist auch wieder toll. Ja, hier in Gerresheim sieht man öfter mal Fotografen. Das sind, glaube ich, es scheinen mehr Einheimische zu sein. Es gibt also eine Gerresheim-Gruppe, da postet jemand, oh, Kinderschuhe. Schlauchschal für 10 Euro. Ist der auch für Kinder? Oh ja. Öffnungszeiten 15 bis 18 Uhr. Oh, keiner da. Man muss klingeln. Das ist schön, die sind einfach nur zu Hause. Man kann klingeln und dann kann man bei denen was kaufen. Ja, es gibt eine Gerresheim-Facebook-Gruppe und da gibt es auch einen Rentner, schätze ich jetzt mal, der postet jeden Tag irgendwelche Fotos aus Gerresheim. Es ist Gerresheim nicht so groß. Das heißt, die Motive sind irgendwie doch ziemlich bekannt und keine Geheimtipps. Jetzt gerade bin ich hier vor der Gerikus-Kirche, heißt die so? Ich weiß nicht, wie die Kirche hier heißt. Da liegt das Laub und es natürlich lädt ein zum Fotografieren, aber wie gesagt, innerhalb von Gerresheim gibt es nicht so viel, was man fotografieren könnte. Und deswegen sind diese Bilder auch alle so, ja, im Grunde ohne künstlerischen Wert. Ich habe auch mal irgendwelche Fotos aus Düsseldorf vom Rhein halt gepostet. Und da hat Rüdiger auch ziemlich richtig gesagt von wegen, ja, das war ein Foto, was irgendwie so jeder schießt, oder? Mach doch mal was, was nicht so alltäglich wäre. Da habe ich es dann eingestellt. Nein, ich habe schon ein paar Fotos gemacht, die ganz, ganz hübsch sind, aber gerade am Rhein hast du in der Tat ja, ein paar offensichtliche Motive. Muss man eigentlich nicht zum 5000. Mal aufnehmen. Ja, irgendwie geht es der Kleinen wieder gut. Sie schüttelt wieder mit dem Kopf wie sonst was. Alter Markt heißt die Straße mit dem Buhlpark. Gehen wir mal entlang. Ich weiß nicht, ob die Leute auch komisch gucken, wenn man... Es ist ja keine Telefoniersprache, die man jetzt gerade so verwendet. Und es ist auch keine Sprache, mit der man gewöhnlich mit seinem Kind redet. Also müssten Leute doch komisch gucken. Wenn man hier so spricht. Das Tollste wäre natürlich, wenn das Mikrofon nicht aufnehmen würde und ich einfach so hier Blödsinn vor mich hin rede. Warum auch immer das merkwürdig ist, man hat ja sowieso nicht die großartigen Zuhörerzahlen. Und auch das sollte ja so einen Podcast nicht anders machen. Aber es ist eine schöne Aufgabe, einen Podcast unterwegs machen, obwohl Leute da sind. Das ist eine Art von Mutprobe fast. Mutproben sind ja auch sehr verrufen, ne? Also mein Großcousin hat irgendeine Mutprobe letztens gemacht, die war aber ziemlich dämlich. Ich weiß nicht mehr was, aber der Vater war ziemlich sauer, dass sein Sohn das gemacht hat und hat ihm auch gesagt, warum man das machen würde, wenn er überlegen würde, wüsste doch sofort, dass das Quatsch ist. Und ja, war eine Mutprobe. Wobei, Mut hat man ja eigentlich oder nicht? Was will man da probieren? Weiß man es nicht. Lustig wäre auch, wenn man aus Angst, man würde ertappt werden, wenn man gerade podcastet, dass man dann in so eine Babysprache verfallen würde und auf einmal so tun würde, man würde die ganze Zeit hätte man mit dem Baby geredet. Ist ja auch so ein Statusding, oder? Weiß ja nicht, ob so. Was machen denn Leute, die von und zu sind, also irgendwelche adligen Leute, die sich halt drauf einbilden? Reden die auch mit ihren Kindern gestochen? Oder reden die gar nicht? Weil sie es für unnützes Zeug halten, weil die Kleinen ja sowieso nichts verstehen. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich geschwiegen habe auf dieser Aufnahme und wie gut man das immer verstehen kann oder nicht verstehen kann und wie viel ich dann besser rausschneide. Das ist auch so ein Unclip-Mikrofon, wobei ich weiß gar nicht, wie laut die sein müssen, wie laut die Aufnahme dann sein muss, damit man überhaupt was hört. Aber auf jeden Fall, so ein Mikrofon hat einen gewissen Vorteil. Sieht halt nicht so doof aus. Man muss sich keine Gedanken machen, dass das jetzt grundsätzlich doof aussehen würde, wenn man hier rumrennt und irgendwas erzählt. Aber da sind, glaube ich, auch andere Leute, ich schätze, sind schmerzbefreiter. Also so Leute, die einfach so in ihr Handy brüllen. Ne? Also in dieser Lautsprechfunktion ihr Handy anhaben und dann in aller Öffentlichkeit da irgendwo rumblöken. Das macht einen sehr blöden Eindruck. Aber die Leute scheinen das nicht zu stören. Wahrscheinlich, weil sie öfter den Eindruck machen, ein bisschen blöd daherzukommen. Ich bin ein Mensch, keine Nummer. Notenschule, Uni, Scheiße. Schwarz-Ruhr-Uni organisiert in der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen. Schwarzer UB-Blogpost.de. Tja, hier wird festgehalten, was immer das ist. Weil die Aufnahmen, als ich das Aufnahmegerät einfach in der Brusttasche stecken gehabt habe, waren ganz gut. Ja, du merkst, ich rede nicht mit dir, ne? Aber mit wem rede ich? Alles ein bisschen komisch. Warum merken kleine Kinder, dass da jemand redet, aber nicht mit ihnen? Also man könnte natürlich jetzt sagen, es fehlt an der Mimik, die das Kind trifft, nicht? Dass man halt irgendwas erzählt, aber die Mimik passt vielleicht. Also gerade versuche ich die Mimik dem Kind entsprechend zu machen, guckt aber trotzdem ein bisschen komisch. Wendet sich wieder nach vorne und ist wieder glücklich. Aber es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man spricht und eine Mimik hat, aber die wendet sich nicht an das Kind. Das ist ja dann ein bisschen komisch, wenn da keine anderen Leute sind, an die sich das sonst wenden könnte. Das Kind scheint so weit schon mitdenken zu können. Wobei andererseits das Kind selber andauernd irgendwelche Mimiken macht, die nicht mir gelten. Und da gucke ich ja auch nicht doof. Also ich habe eben von einem Grabstein von Rudolf Steiner geredet. aber ich weiß gar nicht, welcher das war. Muss ich mal eben gucken, ob ich den wiederfinde. Dann kann ich dir mal erzählen, was da drauf steht. denn wenn ich nicht zum Googlen komme, zum Wikipedia, da könnt ihr ja mal nachgucken. So. Der da hinten, was nicht? Da hinten steht auch einer mit einer großen, komischen Frisur. Irgendwie großen, aber mit einer Frisur. Xertifix. Grabstein aus Indien. Ohne Kindersklavenarbeit. Da sollte man bei Grabsteinen besonders drauf achten, glaube ich. Aber Xertifix hat keine Kinderarbeit. Rudolf Steiner, geboren am 27.02.1861 in Kralivek, gestorben am 30.03.25 in Dornach. Ist also 64 Jahre alt geworden. Ja. Ist das der Waldorf Kindergartengründer oder ist das einer, der sich hinterrücks unter diesem Namen einen solchen gemacht hat, dass heute noch Grabsteine mit seinem Namen erstellt werden? Oder hat jemand das Hobby, Grabsteine mit Namen von Berühmten sich in den Garten zu stellen? Eben auf dem Spielplatz, da war auch eine Mami, also zumindest hatte die einen kleinen Tornister dabei. Die war bauchfrei und im T-Shirt. Da denkt man sich auch, wieso im Oktober? Wieso auf dem Spielplatz? Und wieso in Gerresheim auf dem Spielplatz? Kommt aus dem Fragen auch gar nicht mehr raus. Da. Genusch. Zuverlässig, würdevoll, garantiert. Der Wahlspruch der Friedhofsgärtnerei. Warum nicht, wir brauchen nicht ewig oder so. Wäre doch auch mal lustig. Ja, ich wollte auch eine Bogdan-Serie eigentlich machen. Ich meine, das ist eine Idee, die ich auch jedem zur Verfügung stelle. Letztens gab es eine Bogdan-Meldung. Und zwar irgendwer hat eine Metallrutsche vom Spielplatz eines Vereins abgesägt, weil Bock dann gesagt hat, alles was da steht, kann man mitnehmen. Also kam da einer hin und hat eine komplette Schaukel abgefräst. Weil Bock dann hat gesagt. Und dann gab es einen anderen schönen Spruch und das dachte ich mir, das kann man doch schön verbinden. Also Bock dann hat gesagt, man verpasst viel vom Leben mit dem Kopf in Kloschüssel. Außer was in der Kloschüssel ist. Aber da ist ja nicht so viel. Gibt es Leute, denen das Spaß macht? Biologen oder sowas, die ein wissenschaftliches Interesse daran haben? Oder Verhaltensforscher? Falls Sie ein Verhaltensforscher sind, mit dem Hobby in Kloschütteln nach Leben zu suchen, dann melden Sie sich doch mal. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Von Kloschüssel zu Kloschüssel. Ja. Aber fällt mir ein, muss das Bad noch machen. Und wenn man das im Podcast sagt, dann hat man ja schon mal irgendwie so ein bisschen Druck, dass man das auch mal tut. So kann man sein Leben auch organisieren. Ne? Man redet drüber und weiß, es hören Leute zu und dann muss man es ja auch machen. Ich habe auch irgendwie alles. Ich habe jetzt an das Mikrofon gedacht und an das Aufnahmegerät. Dafür habe ich kein Geld mit und kein anderes Handy und nicht das andere Aufnahmegerät und das andere Handy halt nicht, damit ich Podcast hören könnte. Aber so findet die Prinzessin ist ja ganz gut, dass ich mich mit ihr beschäftige zwischendurch. Und mal zwischendurch meine Stimme hört, weil so viel rede ich natürlich nicht, wenn wir einfach so unterwegs sind. Das vielleicht nicht so gut an der Aufnahmesituation gerade ist, dass ich die Aufnahme laufen lasse und gleich alles zusammenschnipseln muss. Nicht zusammenschnipseln, aber kürzen muss. Weil sonst hat man ja doch eine ellenlange Aufnahme ohne Sinn und Zweck. Nicht Sinn und Zweck, aber es ist halt zu lang. Und da kann man ja mal gucken, ob man auch inhaltlich was kürzt. Man muss ja nicht irgendwie so 20 Minuten an sich an den Kopf tun. Und da mir jetzt schon nichts mehr einfällt, sage ich mal, einen angenehmen Tag noch. Lasst euch was. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.